Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute that you morgen, are Yahweh, dass du Yahweh bist. The one who does not change. Der sich nie verändert. The one who cannot change. Der nicht veränderbar ist. Open our hearts this morning, we pray. Öffne unser Herz heute morgen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Last week I was talking about Hebrews chapter 4. Letzte Woche habe ich über Hebräer Kapitel 4 where we gesprochen, have a high priest who can sympathize with us. Wo wir einen Hohepriester haben, der mit uns mitleiden kann, he feels our pain. Er fühlt unseren Schmerz mit. Because he came to earth. Weil auf die Erde kam. And that verse 15 says, and he was tested in every respect like we are. Und dieser Vers 15 in Kapitel 4 sagt, dass versucht worden ist in allem, so wie wir. But he was not tempted. Aber wurde nicht versucht. He was not tempted in the surface issues like we are. Wurde aber nicht versucht in den oberflächlichen Details des Lebens, Jesus so wie wir. Was never tempted to be lazy. Wurde he was never tempted to sin. Wurde nie dazu verführt oder versucht faul zu sein oder zu sündigen. To tell a lie. Eine Lüge zu sagen. He never sat there and thought, wow, that candy bar looks so good, but it's not mine. Hat sich nie denken müssen, dieser Schokoriegel schaut so lecker aus, aber gehört nicht mir. I am the son of God, I cannot take that. Ich bin der Sohn Gottes, ich darf dieses Maß nicht essen. Because if I take that, the whole world is lost. Denn wenn ich den jetzt nehme, stehle, dann geht die ganze Welt verloren. He never struggled like that. Hat nie diese Art von where Kampf he was always like avoiding sin. Wo ständig die Sünde herumgehen musste and und ausweichen heaven's musste. Watching and saying, that was close. Und Himmel zuschaut und mitfiebert und denkt sich, das war jetzt knapp. That was close. Das war jetzt sehr knapp. Here comes Satan. Und hier kommt Satan. How will he do? Wie wird sich jetzt schlagen? If you're the son of God, also wenn du der Sohn Gottes bist, make these stones into bread. Dann verwandle diese Steine in Brot. Sometimes it's hard to be the son of God. Jesus denkt sich, manchmal ist es wirklich schwierig, Sohn Gottes zu sein. No, I can't. Nein, I must save the world. Ich muss die Welt retten. No, it does look very good. Aber die sehen schon lecker aus. No. And all of heaven is saying, whew, that was close. Und der ganze Himmel sich denkt, that was close. Das war jetzt knapp. It was nothing like that. Also so war es bestimmt nicht. Jesus was God in a man. Jesus war Gott in Menschengestalt. We have to understand this. Und das müssen wir verstehen. He was so powerful. War so mächtig. The word in English is impeccable. Und das englische Wort ist impeccable, das heißt also makellos. Untouchable. Und in dem Sinn auch unberührbar. He was fully God, fully man. War voll Gott und ganzer Mensch zugleich. Two natures. Zwei Naturen. But not two people. Aber nicht zwei Menschen. He was one person. Sondern nur eine Person. He did not have two wills. Hatte nicht zwei Arten von He did not have two personalities. Und zwei Persönlichkeiten. He had one will. Hatte einen Willen. One personality. Und eine Persönlichkeit. Two natures. Mit zwei Naturen. But one person. In einer Person. And he was God. Und war he was the God-man. War der Gott-Mensch. He was not the man-God. War nicht der Mensch-Gott. He was the God-man. War der Gott-Mensch. Now I talked to someone after service last week. Und ich habe nach der Botschaft dann mit jemandem gesprochen. And they said to me, I was taught in my church. Und die Person sagte zu mir, mir wurde erzählt in that meiner Gemeinde, Jesus could have sinned. Dass Jesus hätte sündigen können. But it was only the grace of God on him that he did not sin. Aber es war die Gnade Gottes, die auf ihm lag, die ihn davor bewahrt hat. So because I heard that, I wanted to live my life like Jesus, sinless. Und weil ich das so verstanden habe, wollte ich mein Leben so führen wie Jesus, sündlos. And so I was so conscious of sin to try to avoid it. Und so war ich irgendwie der Sünde um mich herum so bewusst und habe sie versucht, sie zu umgehen. I was in so much bondage. Und war damit aber auch so gebunden und so gefangen. Because the power of sin is in the law. Weil die Macht, die Kraft der Sünde im Gesetz liegt. Has anyone thought of that clock in the back of the room when they walked in? Ist sich jemand dieser Uhr bewusst an der hinteren Wand? It's the square black one, black and white one in the back, hanging there. Kleine quadratische Uhr, die da oben hängt. Okay, don't think of that right now. Okay, denkt mal nicht an diese Uhr. Don't think of it at all. Also denkt mal überhaupt nicht an diese Uhr. It's square. Don't think of it. Diese quadratische Uhr mit der schwarzen Rand. Hanging in the back, but don't think of it. Aber vergesst sie mal. That's the power of the law. So ist auch die, die Macht des Gesetzes. The power of grace is that we're so consumed with God, we forget that we're sinners. Die Macht der Gnade ist, dass wir mit Gott so vereinnahmt sind, dass wir darauf vergessen, dass wir Sünder sind. When Jesus was in the womb, als Jesus im Mutterleib war, right at conception, also direkt bei der Empfängnis, seconds after conception, also Sekunden nach dieser Empfängnis, he was God. War er Gott. The same as he was before. Der gleiche, der er auch war vor diesem Zeitpunkt. This is the definition of Yahweh. Und das ist die Definition Jahwes. He never changes. Er ist unveränderlich. Because he cannot change. Weil er sich nicht verändern kann. Hebrews 13:8, he's the same yesterday, today and forever. Hebräer 13 Vers 8, er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. When Jesus became a man, und als Jesus Mensch wurde, was he less now? War er dann geringer? Was he less than he was before? War er geringer als er es zuvor war? Did something change? Hat sich etwas verändert? The only thing that changed, das Einzige, das sich verändert he hat, emptied himself, war, dass er sich veräußert hat, of the privilege, und zwar dieses Privileg, dieses of Vorrechtes, using his divine authority, dass er seine göttliche Autorität verwenden kann. But he was still God. Aber er war trotzdem Gott. It would be like taking one of us, das wäre so, wie wenn man einen von uns nimmt, into a community of blind people, und ihn in die Gesellschaft von Blinden stellt. And then we blindfold you. Und dann wird diese Person, also wird dieser Person die Augen verbunden. Oder so Kontaktlinsen, die undurchsichtig sind. You are still fully, you are the same person. Du bist dann immer noch die gleiche Person. But you've taken on restrictions. Aber du hast dir selbst Limits auferlegt. To identify. Und zwar deswegen, weil du dich identifizieren but möchtest still, mit den anderen. You are still exactly the same person. Aber du bist trotzdem noch natürlich die gleiche Person geblieben. Jesus could not sin. Jesus konnte nicht sündigen. Because he was God. Weil er Gott war. In James 1:13. In Jakobus 1:13. God cannot be tempted. Steht, dass Gott nicht versucht werden kann. Because he is of another nature. Weil er eine andere Natur besitzt. I was walking Cody last night thinking about this. Gestern bin ich mit Cody spazieren gegangen und habe genau über das nachgedacht. And I thought about my old German Shepherd when I was a kid. Und habe an meinen deutschen Schäferhund gedacht, als ich noch Kind war. A couple of times we had these big rats that came around, big fat rats. Und ein paar Mal war so, wir hatten da in meiner Nachbarschaft so große fette Ratten. Almost looked like a cat. It was und, so also fast so groß wie eine Katze. And they got into the garage and they were there was so much junk in the garage that they had like a kingdom in there. Und es war so viel Gerümpel in unserer Garage, dass das ein kleines Königreich für sie war. And they lived in there, and two times we trapped one. Und sie also wohnten da drin die Ratten, und zweimal wurde eine sozusagen eingesperrt. And my German Shepherd grabbed it. Und dieser mein Schäferhund hat diese Ratte gepackt. And he started eating his head before it was even dead. Und hat angefangen den Hund den Kopf zu zerkauen, bevor die Ratte noch tot war. And I was like, Duke, man, don't do that. Just kill it, but don't eat it. Töte sie einfach, aber friss sie nicht. He's just eating. I was like, Duke, stop. Ich sag, Duke, hör auf, bitte. Would you ever do that? Würdest du jemals sowas tun? Could you do that? Könnte man das überhaupt no, tun? Nein. It's not in our nature. Das liegt einfach nicht not do that. In unserer Natur drin, so etwas zu tun. Could not. You just think, I could not do that. Also ich könnte das nie machen. I mean, maybe I could catch it, skin it and barbecue it. Vielleicht maybe. Ich fangen und häuten und vielleicht grillen. Vielleicht kriege ich das hin. If I was really starving, also, I could do that. Wenn ich wirklich hungrig wäre, könnte but ich das vielleicht tun. To catch a live rat and eat its head while aber it's still alive. Eine lebendige Ratte fangen und anfangen am Kopf zu kauen, während sie this is how Jesus felt towards sin. Und so hat sich muss sich auch Jesus der Sünde gegenüber gefühlt haben. It says in Psalm 45, verse 6, in Psalm 45, 6 heißt Thy es, throne, O God, is forever. Dein Thron, O Gott, ist für immer. It spoke of Jesus. Und es spricht darin von Jesus. You loved righteousness. Du liebtest Gerechtigkeit. And you hated wickedness. Und du hassest die Bosheit. The nature of God hates sin. Die Natur Gottes hasst it Sünde. It makes him sick. Also es dreht ihm wirklich den Magen um. For Jesus to sin. Der Gedanke, dass Jesus sündigt. He was not even tempted like we would be tempted. Er wurde nicht einmal so versucht, so wie wir versucht werden. When Satan tempted him, als Satan ihn versucht hat, he was on another level. War das auf einem anderen Level. He tried to get him to act independently. Er hat versucht, ihn dazu zu bringen, dass er unabhängig von Gott etwas to tut. Do a good thing independently. Dass er etwas Gutes tut, aber eben aus sich selbst heraus. Jesus was impeccable. Jesus war unangreifbar. Like I said last week, it was like shooting a spitball. You know what a spitball is? Das war so, wie ich habe es vorletzte Woche gesagt, wie wenn man so ein Blasrohr nimmt at a battleship. Und ein Kriegsschiff damit attackiert. He was untouchable. In dem Sinn war er also now we're going to apply this to our lives today in a different way. Und wir möchten das anwenden auf unser Leben heute. And I want you to go to Isaiah. I want you to look at Isaiah 53. Und ich möchte, dass ihr Jesaja 53 anschaut heute. This is verse 1. Und das ist der Vers 1. Who has believed our message? Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Now that word believe is so important. Und dieses Wort glaubt ist so wichtig. Let's just say this. Dann sagen wir einfach Folgendes. Who has believed our message? Wer Ready? Hat unserer Verkündigung geglaubt? Who has believed our message? To whom has the Lord Yahweh revealed his powerful arm? Wem hat der Herr Jahwe seinen mächtigen Arm offenbart? To those who believe. Denen, die glauben. And look at verse 3. Und Vers 3. This is speaking of Jesus. Und hier spricht es über Jesus. Hundreds of years before he came. Jahrhunderte vor seinem Kommen. He was despised and rejected. Er war verachtet und von Menschen verlassen. A man of sorrows, acquainted with the deepest grief. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Those two issues right there, despised and rejected. Diese beiden Dinge hier, verachtet und zurückgewiesen. Those are the two most core issues. Das sind die beiden Hauptdinge, Hauptsäulen, that we experience, die wir erfahren, the erleben. Pain deep inside. Der Schmerz, der tief innen ist. He was despised. Er wurde verachtet. That means he was highly disrespected. Also in einem höchsten Maße nicht respektiert. And he was rejected. Und zurückgewiesen and oder alleingelassen. The most core issues of our being are to be respected and accepted. Und die zwei Hauptwünsche unseres Wesens ist es, respektiert zu werden und angenommen zu sein. Als ich 15 Jahre alt war, I transferred to another high school. Bin ich in eine andere Mittelschule gegangen. Und das war eine öffentliche and Schule. It was like a lot of wild stuff going on. Und da waren also viele wilde Dinge am Laufen. But I had gone to Catholic high school and I couldn't take it anymore. Und vorher war ich in so eine katholische Privatschule gegangen und ich habe das aber auch nicht ausgehalten. It was like being in a prison. I couldn't take it. Und das war wie ein Gefängnis für mich. Also I was so unhappy. I just, I got to get out of here. So unglücklich dort. Ich habe mir gedacht, ich muss weg. Please take me out. I'll go to the public high school, please. Und so habe ich gesagt, Mom, bitte nimm mich aus dieser Schule raus. Gib mich in eine öffentliche Schule. But the public high school was like a war zone. Aber die öffentliche Schule war eine Art Kriegsgebiet. People had knives and weapons and und da waren Messer unterwegs und people fighting and beating each other and Leute, die sich dagegen I thought I would rather take a chance there than stay in this prison. I can't take it. Und ich habe gedacht, ich bin lieber dort als in diesem Gefängnis. So I remember going to a basketball game. I didn't really know anybody so well. Und ich erinnere mich noch, ich bin da zu einem Basketballspiel gegangen und ich kannte niemanden wirklich gut. I had my work boots on and my jeans and I was just kind of standing there with my sweatshirt that had a hood and just trying to act cool, standing against the wall. Und ich bin also dahin gekommen, habe noch meine Arbeitsstiefel angehabt, Jeans und so einen Kapuzensweater und bin dort an die Wand gelehnt, gestanden. And this gang of guys comes by. Und da kommt diese Gruppe von Burschen vorbei. And I knew who they were. Und ich kannte sie, ich wusste, wer das war. And they said, hey Rob, what are you doing? Und sie haben gesagt, hey Rob, was machst du? I said nothing. Ich habe gesagt, nichts. They said, come with us. Und sagen, okay, komm mit uns. Sure. Okay. It was such a nice feeling to be accepted. Und das war einfach ein so schönes Gefühl, akzeptiert zu sein. I thought, wow, I belong somewhere. Und ich dachte, wow, this is great. Ich gehöre jetzt dazu. So they said, I said, where are we going? They said, we're going for a ride. Und ich habe gefragt, wo gehen wir hin? Und sie haben gesagt, ja, wir drehen jetzt eine Runde. Six of us, we got into this Cadillac. Und so sind wir zu sechst in diesen Wagen gestiegen. One of the guys was 17 years old. Und einer davon war nämlich schon 17. It was this gray Cadillac. It was his father's. Der durfte fahren und es war so ein großer grauer Cadillac. It's like the size of the stage, you know, it was just huge. And we drove and we went to this golf course. Und wir sind also weggefahren und sind zu diesem Golfplatz gefahren. But we parked in the woods. Aber haben uns also haben im Wald geparkt. And I said, you know, what are we doing? Und ich habe dann gefragt, okay, worum geht's jetzt? You'll see. Okay, du wirst schon sehen. So we're walking through the golf course in the night. Und so gehen wir über diesen Golfplatz. Es and war nachts. The leader of the gang, his name was Tommy. Und der Leiter dieser Gang, sein Name war Tommy. He said, Mike, stay here, keep a watch. Er hat gesagt, Mike, bleib hier, du passt auf. Five of us went forward. Und fünf von uns sind weitergegangen. He said, Jimmy, stay here, keep watch. Und er sagt, Jimmy, du bleibst hier und passt auf. Four of us went further. Und vier sind weitergegangen. He said, Joey, stay here. Joey, keep watch. Du bleib hier. Three of us went forward. Drei sind weitergegangen. He said, Johnny, stay here. Also Johnny, bleib hier. Two of us went forward. Das waren wir nur noch it's zu me zweit. And Tommy. Also ich und Tommy. And we're coming up to the golf course, you know, the building. Und wir also nähern uns diesem Clubgebäude. I said, what are we doing? Und ich habe gedacht, okay, was machen wir jetzt? He says, we're going to break in. Er sagt, wir werden jetzt da einsteigen. See that window up there? Siehst du das Fenster dort oben? You're going to climb up and break into the window. Du kletterst drauf und steigst beim Fenster and ein. You're going to go down and open up the front door. Und dann gehst du runter und öffnest die Tür von so that we can go in and take all the beer. Damit wir rein können und das ganze Bier ausräumen können. I'd never done anything like this in my life. Und ich hatte noch nie so etwas in meinem Leben vorher getan. But in one second, aber in einer Sekunde I knew everything that was at risk. Wusste ich, kam mir all die Dinge vor Augen, die jetzt auf dem Spiel standen. My acceptance, meine Annahme in dieser Gruppe and their respect for me. Und auch der Respekt, den sie für mich haben würden. And in 2 seconds, und in 2 Sekunden I said, how do you get up there? Habe ich gesagt, okay, wie komme ich darauf? I went up, und ich bin hinauf, pushed the window in, habe das Fenster eingeschlagen, came down, bin runter, opened up the doors. Und hab die Tür geöffnet. The guys came. I was inside handing out all the beer. Und die Burschen sind dann reingekommen. Ich habe die ganzen Bier my über knees, die Theke gestellt. My knees were trembling. Und meine Knie haben dabei gezittert. I wasn't so afraid of the police. Es war nicht so sehr die Angst vor der Polizei. I was afraid of my father. Ich hatte die Angst vor meinem Vater. The police would put me in prison. Die Polizei würde mich vielleicht einsperren. But my father will kill me. Aber mein Vater wahrscheinlich umbringen. He will break my legs. Und mir die Beine brechen. So, the next day in school. Also am nächsten Tag dann in der Schule war ich natürlich der Held. People I didn't even know were coming up to me and saying, hey. Die Menschen, also Burschen, ich nie kannte, way to go, Rob. Das super, yeah. Rob, yeah. Gemacht. I was accepted. Und ich war angenommen. And I had respect. Und ich hatte Respekt. In a wrong way. Auf eine falsche Art. But watch, I had to sin to get it. Aber ich musste sündigen, um es I zu verdienen. I had to do something very selfish to get it. Ich musste etwas tun, das sehr selbstsüchtig ist. I had ist, to ja. take from someone else to get it. Ich musste von jemanden anderen etwas nehmen, um selbst etwas and zu haben. And these two issues in our hearts, acceptance and respect. Und diese beiden Dinge in unserem Herzen, also die Annahme und der Respekt, are so defiled as children. Sind so als Kind so verschmutzt, ja. Do you know what my greatest fear as a child was? Und wisst ihr, was die größte Angst für mich war als Kind? This is going to sound really strange. Und das klingt jetzt vielleicht wirklich but eigenartig. This is going to show you what was going on in my soul. Aber es erklärt, was in meinem Herzen vor sich ging. How was I going to kiss my wife at my wedding? Wie würde ich meine Frau bei der Hochzeit küssen? In front of my family. Vor meiner Familie. You think that's strange? Und ihr denkt vielleicht, das ist eigenartig. How am I going to kiss her in front of my family? Wie werde ich sie küssen, wenn because meine Familie because our family zuschaut? Was so filled with shame and mocking and putting down and humiliating. Denn unsere Familie war so voll von Beschämung und runtermachen und lächerlich machen. There was such a disrespect for the individual. da war überhaupt kein Respekt da für das Individuum. We had never, I had never heard in my whole childhood the words "I love you." Also man hat mir nie gesagt, ich liebe dich, als ich Kind war. And I hardly ever heard, "Hey Rob, that's really good." Und habe auch fast nie gehört, "Hey Rob, das ist that's wirklich really super, good. Das ist wirklich super." So when I became a teenager, you start to find ways to get acceptance and to gain respect. Und so als wenn du dann Teenager wirst, suchst du Wege, um Annahme und Respekt zu bekommen. So you start to hurt people. Und so fängst du an, andere Menschen zu verletzen. So that you gain respect. Damit du selbst eben zu Respekt you start kommst. To mistreat people. Und du fängst an, andere schlecht zu behandeln. Because it shows you got power. Denn es zeigt dir, also es zeigt, dass du Macht hast. You go out with a girl and you hurt her. Du gehst mit einem Mädchen aus und du verletzt sie. Yeah, I dumped her. Ja, ich habe sie sitzen lassen. Yeah. I'm cool. Ich bin cool. But actually you're not cool. Aber eigentlich bist du nicht cool. You're just a very empty person, sondern du bist einfach eine Person, die sehr leer ist. Who does not know where they belong, die nicht weiß, wo sie hingehört. Does not have a sense of value, significance, die keinen Sinn hat für Wert oder für wirklich Dinge, die Bedeutung haben. The respect issue is so much stronger in the men. Der, dieser Aspekt des Respekt haben wollen, ist in Männern so viel stärker. Und diese Seite der Annahme ist bei den Frauen stärker ausgeprägt. Aber wir haben alle haben wir beide. Significance and security. Von Bedeutung sein und Sicherheit. And in this verse in Isaiah 53, und in diesem Vers in Jesaja 53, Jesus experienced both of those. Hat Jesus diese beiden Dinge erlebt. He was despised. Er wurde verachtet. That means people had a high disrespect for him for no reason. Sie haben ihn sehr stark also nicht respektiert. And he was completely rejected. Und er wurde völlig zurückgewiesen. He was a man of sorrows. Also ein Mann der Schmerzen. He had never sinned. Hatte nie gesündigt, but he could completely relate to our core issues. Aber er konnte sich wirklich identifizieren mit den Dingen, completely. Die uns tief innen bewegen. Und das, he knows what it's like. Und er weiß, wie es ist, to not have a friend. Wenn man keinen Freund hat. He knows. Er weiß das. He knows what it's like to be mocked and despised by people. Er kennt das Gefühl, wenn man von anderen lächerlich gemacht wird. Let's go further. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrow that weighed him down. Und doch war es unsere Schmerzen, die er getragen hat, und unsere Leiden. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. Er wurde um unserer Sünde willen, er wurde durchbohrt um unserer Rebellion willen und um unserer Sünde willen. He was beaten so that we could be whole. Er wurde geschlagen, damit wir Heilung erfahren. He was whipped, so we could be healed. Er wurde gegeißelt, damit wir geheilt werden würden. Yet the Lord Yahweh laid on him the sins of us all. Und der Herr Yahweh hat die Sünde von uns allen auf ihn gelegt. Our core issues. Unsere Kernanliegen. Are in direct proportion to our core values. Stehen in direkter Proportionalität zu unseren Werten. What you think about yourself and what you think about God. Was du über dich selbst denkst und was du über Gott denkst. Will define your core issues. Wird also deine Herzensanliegen definieren. And that's what you believe. Und das ist auch das, right? Was du glaubst. Like it says in verse 1, who has believed our report? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Our issues are the result of what we believe about ourselves and what we believe about God. Also die Probleme oder die Bedürfnisse, die wir haben, sind direkt im Zusammenhang, was wir über uns selbst glauben und was wir über Gott glauben. I gave my life to Christ when I was 18. Ich habe mein Leben Christus übergeben, als ich 18 war. I was a strange kid at 17. I was really strange. Ich war ein wirklich eigenartiger didn't say anything, just walked around. Ich bin einfach so rumgegangen, habe fast nichts gesagt, fast nichts geredet. Went to a party. Hi, how you doing? Bin einfach so auf eine Party gegangen. Hallo, wie geht's? Just like this weird kid, you know? Dieses, so like diese eigenartige Kind. Like, what's life about? Like, who am I? So, worum geht's im Leben überhaupt? Where am wer I going? Bin ich? Wo geht's hin? And I found Christ. Und ich habe Jesus kennengelernt. And And I remember about a year later, we were playing at a Catholic Mass. Und ich kann mich erinnern, circa ein Jahr später, wir haben da gespielt bei einer katholischen Messe. And we had led the priest to Christ. Und wir hatten den Priester zu Christus geführt. As strange as that sounds. So eigenartig wie das klingt. At least to a born again experience. Also zumindest, dass er eine Wiedergeburt erlebt hat. Because he asked us so many questions. Denn er hat uns so viele Fragen gestellt. And then the next week he preached in the Mass about what we said to him. Und dann hat er in der Woche darauf in der Predigt darüber gesprochen, and was wir ihm gesagt haben. He said these words: We must all be born again. Und dann hat er gesagt, wir müssen alle wiedergeboren werden. It is a very wonderful experience. Es ist eine ganz wunderbare Erfahrung. We thought, Father Nicholas got saved. Und wir haben gedacht, Vater, also Pater Nicholas ist gerettet worden. Because the week before he had no idea what we were talking about. Denn eine Woche zuvor hatte er noch keine Ahnung, wovon wir sprachen. And then he kind of winked at us, like. Und dann hat er uns so irgendwie so zugezwinkert. And I was singing a song. Und ich stand also da und habe dieses Lied gesungen. And I was looking out at the church from, you know, where the priest is in the back room. Und habe also hinausgesehen in die Versammlung. And I had to sing this song that night, and the words go, I love you, I love you, I love you, I love you. Und es war dieses Lied eben dran, ich liebe dich. I love you, I love you, I love you, I love you. I'm singing about the Lord, right? Also es geht um den Herrn, ja. And I look out, and my mother and father are sitting in the second row. Und ich habe dann rausgeschaut, hinten von der Sakristei, und habe gesehen, dass mein Vater und meine Mutter in der zweiten Reihe sind. And I had this like this, my soul just went. Und in meinem Herz, in meiner Seele hat sich da einfach was verschoben. I said, I can't sing tonight. Und ich habe gesagt, ich kann heute Abend I said, nicht singen. What's the matter? I said, I can't sing tonight. Also heute kann ich nicht singen. Why? Wieso nicht? My parents are here. I can't sing tonight. Meine Eltern sind da und ich kann nicht singen. I cannot sing tonight. I just cannot sing tonight. Es geht heute nicht. It was such a crisis. Und es war so eine Krise für mich. Everything came back. It's like. Und all diese Erinnerungen kamen dann wieder zurück. And I went through. We were waiting, and I had to decide what I'm going to do. Und wir haben erst da gewartet und haben überlegt, was mache ich jetzt? And at that point, I made a decision. Und in dem Augenblick habe ich eine Entscheidung getroffen. I prayed. I said, God. Ich habe gebetet und gesagt, Gott. They are no longer my life. Sie sind nicht länger mein Leben. They will not affect me. Sie werden mich nicht mehr beeinflussen können. You are my life. Du bist mein Leben. I will sing this song to you. Und ich singe dieses Lied. And I don't care if they make fun of me. I don't care what they say. My life is yours. Und mir ist es egal, ob sie sich nachher über mich lustig machen oder was auch immer. And I got up and I sang that song. Und ich bin dann rausgegangen und habe dieses Lied gesungen. But I kept my eyes closed. Ich habe die Augen aber zugelassen. I love you, I love you, I love you, I love. And then I opened one to look at my parents. Und dann habe ich ein Auge geöffnet, um meine Eltern anzuschauen. Their eyes were like ping-pong balls. Und sie hatten so Augen wie Ping-Pong-Bälle. Like these four eyeballs, just like. Also, like, is this our son? Is this our son? And it's like, yes, this is your son. With a new life. Ist das unser Sohn da draußen? Ja, das ist euer Sohn, ja. Mit einem neuen Leben. Now, let's go back to the impeccability of Christ. Und dann gehen wir jetzt zurück zu dieser Makellosigkeit Gottes, Christi. God in the flesh. Gott im Fleisch. Jesus is 4 years old. Jesus ist 4 Jahre alt. He's in school. Er ist bereits in der Schule. And the teacher says, und die Lehrerin sagt, Children, today we're going to talk about the stars. Kinder, heute sprechen wir über den Sternenhimmel. How many stars you think there are in heaven? Wie viele Sterne glaubt ihr gibt es da im Universum? Zedekiah, how many stars do you think there is in heaven? Wie viel glaubst du, dass im Himmel wie viele Sterne gibt es? 50? No, a little bit more. Anyone else? Ja, ein bisschen mehr als 50. Micah, how much andere? Do you think? Michael, was sagst du dazu? 500? 500? Maybe. Na, vielleicht. Yeshi, how much do you think? Ja, Yeshi, was meinst du? It's short for Yeshua. Also für Spitzname von Yeshua. Jesus' Hebrew name. Der hebräische Yeshi, Name how many do you think? Yeshi, was glaubst du, wie viele Sterne gibt es? Yeshi? Yeshi? Do you have a piece of paper? Hast du ein Blatt Papier? And he starts to write. Und dann fängt er an zu schreiben. And he doesn't stop. Und hört nicht auf zu schreiben. And he keeps writing 0, 0, 1, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 6, 7, 8, 9, 15, 15 and 1. Und einer. And he hands it to her. Und dann gibt er den Zettel der Lehrerin. She says, "What's this?" Und sagt, was ist das? And he smiles. Und er lächelt. He knew exactly, as a 4-year-old. Er wusste als Vierjähriger. How many stars were in the sky? Wie viele Sterne es gab. He was God. Er war Gott. He knew. Und er wusste es. He knew so much. Und er wusste so viel. When he was 12 years old, he debated the smartest people on the planet. Und mit 12 hat er sich Diskussionen geliefert mit den intelligentesten Menschen. And he blew them away. Und hat sie wirklich erstaunt. He knew. Denn er wusste. He was God. Er wusste, dass er Gott war. He knew how many grains of sand there were. Und er wusste, wie viele Sandkörner es gibt. He knew how many birds there were. Und wie viele Vögel leben. He was God. Er war Gott. He was God in a person. Er war Gott in einem Menschen. He was God. Impeccable. Makellos. Unchangeable. Und unveränderlich. The same yesterday, today and forever. Der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. He was God. Er war Gott. In a man. In Menschengestalt. Fully God. Voll Gott, ganz He wouldn't do any miracles. Er hat keine Wunder getan. Imagine one of the children falls down and their head is bleeding. Und stellt euch vor, eines der Kinder fällt um und stößt sich den Kopf, blutet. And he looks. Und er sieht das Kind an. He knows in a second he could heal that kid. Und er weiß, dass er dieses Kind, dass er ihm heilen könnte. He sees the world as a 5-year-old. Und sieht die Welt mit den Augen eines 5-Jährigen. And he remembers every creature he created. Und erinnert sich an jedes Tier, das er geschaffen hatte. Yeshi, do you like birds? Yeshi, magst du Vögel? Very much. Do you like animals? Ja, magst du Tiere? I love animals. Ja, ich liebe Tiere. He created every single one of them. Er hat jedes einzelne ins Leben gerufen. Every single one. And what was going through his mind as he was there with these people? Und was ihm so durch den Kopf ging, als er bei diesen Leuten war? He was God. Er war Gott. Observing people. Und hat Menschen beobachtet. And they had no idea who he was. Und sie hatten keine Ahnung, wer vor ihnen stand. Now let's close with this. Und möchte mit Folgendem schließen. God is the same right now. Gott ist heute auch derselbe. He is impeccable. Und er ist makellos. When we come to God, let's say this, the only thing that can heal us, das einzige, das uns heilen kann, is to come to God. Ist, wenn wir zu Gott kommen. With brutal honesty. Und zwar mit brutaler Ehrlichkeit zu ihm kommen. He will heal what we reveal. Er wird das heilen, was wir offenlegen. The man with the withered hand. Der Mann zum Beispiel mit dieser verdorrten Hand, mit dieser verkrüppelten Hand. Jesus hat gesagt, streck sie aus. No. Nein. Stick it out. Komm, streck deine Hand aus. No. Nein. Look, I said stick it out, right? Schau, ich habe gesagt, streck deine Hand aus. No. Ah, never mind. I'll heal it anyway. Nein, ich möchte. Na, kein Problem. Ich heile sie trotzdem. No, he said, stick it out. Nein, er hat gesagt, streck sie and aus. That man stuck out his withered hand. Und dieser Mann hat dann so seine verkrüppelte Hand ausgestreckt. He was hiding from everyone. Die er natürlich vor jedem immer versteckt. No one had ever seen it. Aber keiner hat diese Hand je gesehen. And he healed it right in front of everybody. Und hat sie geheilt vor den Augen aller Anwesenden. That's what he wants to do with us. Und das möchte er auch mit uns tun. He wants to go to the core issues and heal them. Er möchte wirklich an diese Kernangelegenheiten rangehen und he sie wants heilen. Us to know that we are fully accepted by him. Er möchte, dass wir wissen, dass wir bei ihm voll angenommen and that sind. He thinks the world of us. Und dass er wirklich also in höchstem Maße von uns denkt. I want to show you another verse. Und ich möchte noch einen Vers zeigen. 1 John, and we'll close. Aus dem ersten Johannesbrief. 1 John, if we admit that we have sinned and confess our sins, wenn wir bekennen, dass wir gesündigt haben, this is from the Amplified. He is faithful and just. Dann ist er treu und gerecht. Now look what the Amplified adds. True to his own nature. Entsprechend seiner eigenen Natur. That's why Jesus could not sin. Seinen Verheißungen. Und deswegen konnte Jesus because auch nicht sündigen. Because he was God. Weil er Gott he war. Could not. Er konnte es nicht. It was repulsive to him. Es hat ihn abgestoßen. But in the same way, right now, Aber in der gleichen Art und Weise, if we confess our sin, wenn wir unsere Sünde bekennen, God will forgive us, dann wird uns Gott and vergeben cleanse us, und uns reinigen, because he is faithful and just, weil er treu ist und gerecht, which means he's true to himself, und das bedeutet, dass er sich selbst gegenüber wahrhaftig ist. Which means this, he is still impeccable. Das bedeutet, dass er immer noch dieser makellose, vollkommene God Gott ist. God cannot be tempted to not forgive you. Gott kann gar nicht dazu versucht werden, dass er dir nicht vergibt. He is as untemptable right now as Jesus was on the earth. Er ist genauso unversuchbar jetzt, wie Jesus es war auf der Erde. And if we have this idea that if we come to God, he's going to do something he didn't promise. Und wenn wir diese Vorstellung haben, dass wenn wir zu Gott kommen, er etwas tun könnte, das er nicht versprochen hat. God cannot be tempted. Dann ist es so, dass Gott dazu gar nicht versucht werden kann. If we think, well, I'm not going to show this to God, he's going to get really mad. Wenn wir denken, oh, das kann ich jetzt nicht vor Gott offenlegen, denn das würde ihn wirklich böse machen. Denn ich tue es immer wieder. Why do I do this? Und ich überlege so, wie mache ich das jetzt? I feel God is going to be really ticked at me. Also Gott wird es wirklich sauer he's sein. Not. Und er ist es aber nicht. Just confess it, it's gone. Bekenne es einfach und es wird erledigt sein. And in a sense we say, but maybe he's going to be tempted. Aber in einem Sinn sagen wir, naja, vielleicht ist ja Gott dazu versucht, I've had enough with this guy. I'm sorry. Mir reicht's jetzt mit dem. I am God, but I've had enough. Ich bin zwar Gott, aber jetzt reicht's. And the devil's like, they keep doing that. They keep. You're right. Sagt so. You're right. Der macht das immer wieder. Die macht das immer wieder. Und dann destroy Gott them. Sagt, ja, du hast recht eigentlich. Get behind me, Satan. I cannot destroy them, though I feel like it. Satan, geh hinter mich. Ich kann diese Kreatur nicht. He's untouchable. He's untouchable. Aber er ist unberührbar. Your sin is like a spitball against a battleship. Deine Sünde ist wie so ein Blasrohrschuss gegen einen Flugzeugträger. Es berührt ihn nicht. He sent Jesus to the cross. Er hat Jesus ans Kreuz geschickt. He gave everything. Und hat alles gegeben. Everything to destroy sin. Alles dafür gegeben. Sünde and zu there's zerstören. Only two ways that we get God upset. Und es gibt nur zwei Arten, wie man Gott sozusagen sauer macht. The first is that we will not be honest about what he gave everything for. Dass wir nicht über die Dinge ehrlich sind, für die er aber alles gegeben hat. Come to me. Und wenn er sagt, komm talk zu mir, sprecht mit I know mir. How you feel. Ich weiß, wie ihr euch fühlt. I know everything you feel. Und ich weiß sowieso alles, come to me. Was du fühlst und wie es dir geht. Komm zu mir. No. Nein. Show that you love me. Zeig mir, dass du mich liebst. How? Wie? I already did. Das habe ich schon. I'm not sending Jesus a second time to die. Jesus kommt kein zweites Mal. So you better just get beyond this thing. Also entweder du come to me. Du kommst jetzt drüber hinweg. I've done everything I'm gonna do. Und es ist alles geschehen, was ich tun werde. Come to me. Komm zu mir. And the second thing. Und die zweite Sache. After he forgives us. Nachdem er uns vergeben we hat. We don't forget it. Vergessen wir diese we just stay there. Nicht. Sondern sie bleiben da. And I think it just must so frustrate God. Und ich glaube, das muss so frustrierend sein für Gott. What more could I have done, he says in Isaiah. Der denkt sich, was hätte ich noch mehr tun können, Jesaja. God can never be tempted to not forgive us. Gott kann nie dazu versucht he doesn't werden, even think of it. Uns nicht zu vergeben. Er we denkt come to him dran. And say, God, here's my hurt. Und kommen zu Gott und sagen, hier ist mein Schmerz, meine Verletzung. Thank you. Thank you. Und danke. Thank you for coming to me. Thank you. Und Gott sagt, danke, dass du zu mir kommst. He's not even tempted to think anything else. Er wird nicht mal dazu versucht, irgendwie anders zu reagieren. He is impeccable love. Impeccable. Weil er eben eine Liebe ist, die vollkommen ist. He's just love. He cannot be touched. Er ist Liebe und die kann nicht angegriffen all the thoughts that we think about him are not true. Und alle Dinge, die wir über ihn denken mögen, die stimmen alle nicht. He wants us to come. Denn er come. Möchte, dass wir zu ihm kommen. Open your heart. I know how you feel. Und er sagt, komm, öffne dein Herz. Ich weiß, wie es dir geht. Let me in. Und lass mich rein. And he comes in. Und dann kommt er in unser Herz. Come unto me. Und er sagt, komm zu mir. All you that are heavy laden. Alle, die ihr mühselig I'll beladen give you seid. Rest for your soul. Und ich werde euch Frieden geben. And healing, healing comes from rest. Denn Heilung kommt aus Ruhe finden. What do you think of yourself? Frieden. Was denkst du über dich selbst? Are you so bad, God can't accept you? Bist du so schlecht, so verdorben, dass Gott dich nicht annehmen kann? What do you think of God? Oder was denkst du über Gott? Is he so wishy-washy, changing and ist er so wishy-washy, ist wie eine Fahne, die sich back and forth, ändert? This moody person up top. Einmal so ist launisch. He is a battleship of love. Aber er ist ein richtiges ein Schlachtschiff. Of love. He cannot be touched. Und er kann nicht angegriffen werden. In a bad way, he cannot be. In einer schlechten Art und Weise. He's there. His love is inexhaustible. Und seine Liebe ist he kann just gar wants nicht to aufhören. Pour it out and pour it out and pour it out. Und er möchte sie gerne ausschütten und ausschütten. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. You are Yahweh. Du bist Yahweh. The unchangeable God. Unveränderlicher Gott. Because you cannot change, because you are righteous. Und du kannst nicht verändert werden, weil du gerecht bist. You forgive us. Und du vergibst uns. And forgive us and forgive us and forgive us. Und du vergibst uns immer und forgive immer us und immer forgive wieder. Us and forgive us and du vergibst und vergibst. And forgive us and slowly we change. Und ganz langsam verändern wir uns. We become like you, very slow. Wir werden wie du, and ganz you forgive langsam. Us and you love us. Und du vergibst uns and you accept und du liebst uns und nimmst uns and an. You tell us you're wonderful. Und du sagst uns immer wieder, dass wir wunderbar sind. I love you. Und dass du uns liebst. You're fantastic. Dass du sagst, wir sind fantastisch. If there's something in your heart today, confess it to the Lord. Wenn heute etwas in deinem Herzen ist, dann bekenne es Gott. Don't be afraid of him. Hab keine Angst vor ihm. Just say, God, I am like so proud. It's unbelievable. I'm sick of my pride. Sag einfach, Gott, ich bin so stolz. Es nervt mich wirklich so einfach diesen Stolz, den ich im Herzen all habe. All the stuff I do to gain acceptance. Und das mache ich alles nur, um akzeptiert zu werden. I cheat everywhere I can. Ich betrüge, wo immer es I geht. Lie. I'm such a phony. Ich lüge, ich bin einfach so falsch. I'm such a hypocrite. Oder vielleicht so ein Heuchler. I'm so selfish. God. So selbstsüchtig. I so mistreat my children. I am so, ja, ich behandle meine Kinder wirklich I'm so such a dictator. Falsch. Ich bin so ein Diktator. So sorry. Es tut mir so leid. Father, we just come today. Herr, wir kommen. We bring our issues to you. Und wir bringen unsere Anliegen vor dich. You would touch them. Dass du sie berührst. You would embrace us. Dass du uns umarmst. Let's take a moment to be before the Lord. Und nehmen wir uns jetzt einfach still einen Moment Zeit, um vor den Herrn zu kommen. We can come to God just as we are. Wir können zu Gott kommen, so wie wir sind. As we heard, he loves us, he accepts us. Wie wir gehört haben, liebt er uns und nimmt uns an. He only thinks the best of us. Und denkt nur das Beste über uns. Not because we are so good in ourselves. Nicht weil wir aus uns selbst heraus so gut wären. But because his son took all of our sin, all of our shame and paid for it with his death. Sondern weil sein Sohn all unsere Sünde, all unsere Schande genommen hat und dafür bezahlt hat. And he offers us as a free gift his righteousness. Und als freies Geschenk bietet er uns Vergebung an. And if you have never received this forgiveness, you can do it right now. Und wenn du diese Vergebung für dich persönlich noch nie angenommen hast, dann kannst du das jetzt tun. He is here. Er ist hier. And he knocks at the door of your heart. Und er klopft an die Tür deines Herzens. And he says, if you let me in, I will come in and I will fellowship with you. Und er sagt, wenn du aufmachst, dann komme ich hinein und wir können Gemeinschaft haben. If you want this, then say this prayer. Und wenn du das möchtest, dann sprich einfach dieses Gebet für dich. Jesus, I thank you. Jesus, ich danke dir. For what you did for me on that cross. Dafür, was du für mich getan hast an diesem Kreuz. That you took everything I've ever done wrong upon yourself. Alles nimmst, alles was ich jemals falsch gemacht habe im Leben. I receive your forgiveness. Und ich nehme deine Vergebung an. I want to become your child. Ich möchte gern dein Kind werden. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. If you said that prayer today for the first time, und wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast, then tell somebody. Dann erzähl jemanden davon. The Bible says we believe in our hearts and we confess with our mouth. In der Bibel sagt, dass wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. And for the believers, und für die, die schon länger glauben, let God love you. Lass es zu, dass Gott dich liebt. In those places that you still want to hide and keep from him. Und zwar auch genau an den Stellen, die du versuchst, vor ihm zu verstecken. He knows your pain. Denn er kennt deinen Schmerz. He knows the rejection you have experienced. Und er kennt auch die Ablehnung, die du im Leben vielleicht erlebt hast. And he's experienced that to the nth degree. Und er hat das auch erlebt, bis zum Übermaß. Jesus, come into those desolate places. Jesus, komm bitte in diese ganz wüsten Stellen in unserem Leben, Herr. I give you permission. Ich gebe dir die Erlaubnis dazu. To heal. Die Erlaubnis zu heilen. I receive your cleansing. Und ich nehme deine Reinigung an. I receive your righteousness. Und ich nehme deine Gerechtigkeit an für mich. No matter what you've done this week, this day, Jesus has made you righteous. Egal was du diese Woche getan hast oder heute getan hast, Jesus hat dich gerecht gemacht. We stand perfect and complete before him. Und wir stehen vollkommen und vollständig gereinigt vor ihm. Thank you, Lord. Danke, Herr. Thank you for this unspeakable gift. Danke für dieses Geschenk, das wirklich unaussprechlich ist. Thank you that we are fully accepted with you. Danke, dass wir voll angenommen sind bei dir. Amen.